Sie werden es mitbekommen haben, in dieser Woche ist wieder mal ein Klimagipfel erfolglos zu Ende gegangen. Und es ist eigentlich ziemlich egal, in welcher Woche Sie dieses Video sehen. Es wird immer in irgendeiner der vorausgegangenen Wochen irgendein Klimagipfel erfolglos zu Ende gegangen sein. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist denn da eigentlich los? Ist denn die Menschheit wirklich zu blöde, zu verstehen, dass sie gerade auf den Abgrund zurast und irgendwie auszuweichen? Und die Antwort ist natürlich ja, es gibt hier dummerweise eine kleine Gesetzmäßigkeit, die dahinter steht und dazu führt, dass wir so viele Klimagipfel veranstalten können, wie wir wollen. Sie werden immer entweder ergebnislos ausgehen oder die Leute halten sich danach nicht dran. Nun, woran liegt das? Die Gesetzmäßigkeit ist letztlich eine ganz einfache. Es ist das sogenannte soziale Dilemma, was dahinter steht. Beim sozialen Dilemma haben wir eine Situation, dass es ein öffentliches Gut gibt, also etwas, wozu alle beitragen müssen, aber jeder muss sich von irgendwas trennen. Also jeder muss Kosten aufwenden dafür, dass dieses Gut schön und groß wird, damit am Ende alle was davon haben. Sie sehen sofort, wie die Situation hier ist. Jeder Einzelne, also zum Beispiel jedes einzelne Land, ist in der Situation, dass sie sagt, naja, wir profitieren hier nur von dem Gesamtergebnis. Und ob wir jetzt dazu beitragen oder nicht beitragen, das macht eigentlich an der Weltgeschichte verdammt wenig aus. Also nehmen Sie mal die Situation von Deutschland. Unser weltweiter CO2-Ausstoß ist geringer als 3% des gesamten Ausstoßes. Sagen wir mal, wir würden die Hälfte sogar reduzieren. Also von dem, was wir haben. Dann hätten wir danach 1,5% des Weltausstoßes gerettet sozusagen. Und das ist, was das wird von China innerhalb weniger Monate schon wieder aufgeholt. Also Sie merken, wir können hier im Grunde genommen machen, was wir wollen. Es hat an dem Endergebnis praktisch überhaupt keine Auswirkung. Und das sehen alle so. Ja? Jeder Einzelne sieht das so. Und weil es jeder Einzelne sieht, ist vollkommen klar, was passieren wird. Nämlich keiner hält sich an solche Verabmachungen, wenn sie ihn überhaupt erstmal trifft. Ich habe solche Dinge häufig ausprobiert, auch in Hörsaalexperimenten. Also ich mache dort auch solche Spielchen mit den Teilnehmern bei mir, dass zum öffentlichen Gut beigetragen wird. Ich kann Ihnen eines sagen, wenn Sie versuchen, an einem öffentlichen Gutspiel mitzumachen, bei so einem sozialen Dilemma, Sie werden früher oder später, wird jede Gruppe den Bach runtergehen und wird keine Chance haben am Ende, dass dieses öffentliche Gut tatsächlich einigermaßen auf den grünen Zweig kommt. Ich habe das gemacht mit Studenten, ich habe das gemacht mit Kirchenvertretern, ich habe es gemacht mit Managern und mit Sekretärinnen, es ist alles vollkommen egal, es kommt am Ende immer das Gleiche raus. Der einzige Unterschied besteht darin, mit wie viel Kooperationsbereitschaft man anfängt. Und dann ist übrigens das Interessante, dass gerade die Gruppen, die mit einer so sehr hohen Kooperationsbereitschaft anfangen, sehr plötzlich umschalten auf, jetzt machen wir gar nicht mehr mit und hören mit der Kooperation komplett auf. Und wie gesagt, am Ende sind sowieso alle gleich. Sie können es komplett vergessen, zu einem solchen öffentlichen Gut wird einfach nichts beigetragen. Und jetzt muss man sich natürlich ein bisschen überlegen, in welcher Situation wir jetzt wirklich sind. Also es wird ja häufig gesagt, naja, weil das so ist, müssen wir wenigstens mit gutem Beispiel vorangehen. Vergessen Sie es, dieses mit gutem Beispiel vorangehen ist letztlich nur ein völlig irrsinniger Versuch, andere Leute von etwas zu überzeugen, wovon man sie nicht überzeugen kann, weil es nämlich gegen deren ureigenste individuelle Interessen verstößt. Und wenn Sie mir das nicht glauben, Sie können das gerne einfach mal ausprobieren, indem Sie an einer Supermarktkasse stehen und Sie werden sehen, es gibt dort relativ viele Leute, die in der Schlange stehen und es ist völlig egal, wie lang die Schlange ist. Nachdem die dann also den Bezahlvorgang beendet haben, dauert es ewig, bis die ihre Sachen in die Tüte eingepackt haben und es dauert ewig, bis sie ihr Kleingeld rausgekramt haben und dann fällt ihnen ein, ach, ich muss ja auch noch bezahlen, wo ist denn meine Payback-Karte? Also kurzum, die halten den Betrieb ewig auf. Und jetzt gehen Sie doch mit gutem Beispiel voran und sind Sie einfach mal ganz schnell fertig. Ihre Sachen sind sofort eingepackt, Ihre Payback-Karte ist sofort draußen und Ihr Geld ist sofort griffbereit. Was meinen Sie, wie viele Leute Sie damit am Ende wirklich überzeugen, Ihr Verhalten zu ändern? Und Sie wissen natürlich, die Lebenserfahrung sagt Ihnen, Sie werden damit überhaupt kein einziges Verhalten ändern. Also welche Chance hätten Sie denn, das Verhalten der anderen zu ändern? Die einzige Chance, die es hier gibt, die besteht darin, dass wir einen Vorteil für die andere Seite schaffen müssen. Wenn wir einfach nur naiv mit gutem Beispiel vorangehen, also selber auf was verzichten, um den anderen zu sagen, guckt mal, ihr könntet auch verzichten, dann wird es uns am Ende allen besser gehen, dann werden wir nur zwei Dinge erreichen. Nämlich Ding 1, was wir erreichen, ist, wir werden selber arm sein. Und Ding 2, was wir erreichen, ist, am Ende werden die anderen sehen, ja, wenn man das probiert, wird man arm und machen deshalb nicht mit. Also wir erreichen genau das Gegenteil dessen, was wir erreichen wollen, mit gutem Beispiel voranzugehen und dadurch arm zu werden. Bedeutet, dass die anderen gerade deshalb noch viel weniger mitmachen, als sie normalerweise mitmachen würden. Kommen wir also zu dem Vorschlag zurück, den ich eben gesagt habe. Wie ändert man denn die Regeln eines solchen Spiels? Kommen wir nochmal zu unserer Kasse zurück. Bei der Kasse ist es so, dass wenn Sie beispielsweise statt mit Bargeld auf einmal mit sowas wie PayPal, also sagen wir mal Google Pay, jetzt verknüpft mit dem PayPal-Konto, wenn Sie damit bezahlen können, dann stellen Sie auf einmal fest, ja, das ist für den Individuellen, für denjenigen, der den Bezahlvorgang macht, ist das von Vorteil. Und es ist auch für die dahinter von Vorteil, weil die ganze Sache einfach viel schneller geht. Das heißt, Sie haben plötzlich sozusagen die Regeln dieses Spiels so geändert, dass der für die Gesamtheit bessere Zustand erreicht wird durch ein Verhalten, was auch für den Einzelnen besser wird. Und genau das Gleiche muss hier hier auch passieren. Wir müssen also, wenn wir wirklich mit gutem Beispiel vorangehen wollen, nicht auf Wohlstand verzichten. Das ist völliger Blödsinn. Es kommt nicht darauf an, dass wir einen Schnitzel weniger essen und einen Strohhalm weniger verbrauchen, sondern es kommt darauf an, dass wir Technologien entwickeln, die wirklich dafür sorgen, dass man mit weniger CO2-Ausstoß ebenfalls gut leben kann. Und das ganze Geld, was wir im Augenblick in einfach nur die Förderung völlig idiotischer Technologien investieren, dieses Geld sollten wir lieber verwenden, um damit, wenn schon, dann Forschung zu betreiben, zum einen, wie man wirklich CO2-neutral Energie erzeugen kann und zum anderen, wie man eben die Folgen von Erderwärmung reduzieren kann. Also das wären die Dinge, wo es wirklich sinnvoll angelegt wäre und wo wir dann auch den anderen helfen würden, sagen würden, okay, das stimmt, das scheint ein Weg zu sein, bei dem haben wir auch einen individuellen Vorteil von der ganzen Geschichte und dass für die Menschheit gut ist, das nehmen wir nochmal billigend mit in Kauf. Und was wir im Augenblick ganz einfach machen, indem wir beispielsweise Windenergie fördern wie wild, das führt nur dazu, dass wir letztlich einen Zustand haben, bei dem wir noch viel mehr von der Kernenergie anderer Länder abhängen und eben beispielsweise die Speichertechnologie völlig außen vor lassen, weil wir einfach nur auf der einen Stelle punktuell etwas fördern, von dem wir genau wissen, dass es wegen der Volatilität der Energieerzeugung überhaupt gar nicht funktionieren kann, ohne die andere Technologie, die Speichertechnologie dazu, die wir aber dummerweise eben bisher noch nicht entwickelt haben. Also nehmen wir das ganze Geld, was wir zur Förderung unsinniger Windenergie verwenden, lieber und stecken es in die Entwicklung von Speichertechnologie, die dann die Windenergie sinnvoll werden lässt, wodurch übrigens die Windkraftwerke dann ganz alleine gebaut werden. Denn dann ist es ja auch individuell von Vorteil, auch ohne dass man weiter großartig fördern muss. So, das war ein Vorschlag, wie man es machen kann, dieses Spiel insgesamt zu ändern. Ich bin gespannt, ob Sie auch noch Vorschläge haben. Ich bin sicher, Sie haben Vorschläge, wie man das machen kann. Schreiben Sie mir sie unten bitte in die Kommentare rein. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, was es noch an Ideen gibt, wie man dieses Spiel so ändern kann, dass wir am Ende alle besser abschneiden in der ganzen Geschichte. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken. Wenn Sie möchten, schicken Sie es einfach auch an den einen oder anderen Freund. Und vergessen Sie nicht, mit gutem Beispiel voranzugehen und das Verhalten Ihrer Freunde zu ändern, indem Sie meinen Kanal abonnieren und auch gleichzeitig noch auf die Glocke drücken, damit wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Und darauf freue ich mich. Bis dahin.